»Warum sagen Sie das?« sagte Sonja eigentümlich berührt und tief erregt durch seine Worte. »Warum?« »Weil es so nicht bleiben darf. Das ist der Grund. Man muss doch endlich ernst und offen darüber nachdenken und nicht wie ein Kind bloß weinen und ausrufen, dass Gott es nicht zulassen werde. Nun, was wird geschehen, wenn man dich morgen tatsächlich ins Krankenhaus schafft? Jene dort ist nicht bei vollem Verstand und hat die Schwindsucht, wird bald sterben. Und was soll aus den Kindern werden? Wird denn Politschka nicht auch zugrunde gehen? Hast du denn nicht hier die Kinder an allen Ecken stehen sehen, die von ihren Müttern betteln geschickt werden? Ich habe mich erkundigt, wo diese Mütter leben und in welcher Umgebung. Dort können die Kinder nicht Kinder bleiben. Dort ist schon ein 7-Jähriger verdorben und ein Dieb. Dabei sind doch die Kinder die Ebenbilder Christi. Ihrer ist das Himmelreich. Er hat uns geboten, sie zu achten und zu lieben. Sie sind das künftige Menschengeschlecht. Was soll ich denn tun? Wiederholte Sonja nervös aufschluchzend und presste die Hände zusammen. Was tun? Brechen mit allem, womit gebrochen werden muss, ein für allemal. Und dann das Leid auf sich nehmen. Wie? Du verstehst das nicht? Du wirst es nachher verstehen. Freiheit und Macht. Hauptsächlich Macht. Über alle zitternde Kreatur und über den ganzen Ameisenhaufen. Das ist das Ziel. Denk daran. Das ist mein Geleitwort dir auf den Weg. Vielleicht spreche ich mit dir zum letzten Mal. Wenn ich morgen nicht zu dir komme, wirst du selbst von allem hören und dann erinnere dich meiner jetzigen Worte. Und irgendwann, nachher, nach Jahren, wirst du mit der Zeit vielleicht verstehen, was sie bedeuteten. Wenn ich aber morgen zu dir komme, werde ich dir sagen, wer Lisaveta ermordet hat. Leb wohl. Sonja fuhr zusammen vor Schreck. »Ja, wissen Sie denn, wer sie ermordet hat?« fragte sie erstarrend vor kaltem Entsetzen und blickte ihn wild an. »Ich weiß es und werde es sagen. Dir, nur dir allein. Ich habe dich erwählt. Nicht um dich um Verzeihung zu bitten, werde ich zu dir kommen. Ich werde es bloß sagen.« Ich habe dich seit langem erwählt, um es dir zu sagen, damals schon, als dein Vater von dir erzählte und als Lisaveta noch lebte, da dachte ich schon daran. Leb wohl. Gib mir nicht die Hand. Morgen. Er ging hinaus.